Trappel, Trappel, Fahrt und verlassen die falsche Fährt. Trappel, Trappel, Fahrt und verlassen die falsche Fährt. Trappel, Fahrt und verlassen die falsche Fährt. Trappel, Trappel, Fahrt und verlassen die falsche Fährt. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ich bin ein Vorstadtkind, das jeden seiner Tage auf dem Board verbringt. Den Kickflip kann ich schlafen, ich bin der, der von einem Vorder springt. Ich fordere blind, den nächsten Wichser auf die Faust zu nehmen. Spann ihm dann die Bitch da aus und brauch mich nur noch draufzulegen. Ich glaub die These mit dem Wetterballon, ich weiß es besser, komm mit Basie und Rap an der Front. Wer war zuletzt auf dem Schon und ist für all den Scheiß verantwortlich? Ich quäl euch wie bei Hostel, doch bekomme meine Antwort nicht. Der ganze Mist kommt mittlerweile aus einer Künstlerhand. Ne Pizza will ich teilen, aber niemals unser Münsterland. Das ist meine Heimatstadt, für Olfen hol ich die Meisterschaft, auch wenn ich danach keine Beine mehr für mich reise, beweis ich hab Reim und Mass. Und wenn die anderen jetzt behaupten, ich werd's niemals schaffen, kann ich über euch und euren Rap wie über Peanuts lachen. Es werden jede Woche mehr, die mich nach Features fragen. Reicht mir ruhig das Wasser, ihr müsst mehr als 50 Liter wir tragen. Wir sind wie immer am Start, genau wie Olfner beim Karneval. Idioten treffen beim Rosenfest, die können uns nicht die Gage zahlen. Das ist kein Grasmann-Rennen, der Scheiß ist nicht lokal beschränkt. Wir wollen bloß eine Milliarde Fans, dass jeder unseren Namen kennt. Wir sind wie immer am Start, genau wie Olfner beim Karneval. Idioten treffen beim Rosenfest, die können uns nicht die Gage zahlen. Das ist kein Grasmann-Rennen, der Scheiß ist nicht lokal. Wir wollen bloß eine Milliarde Fans, dass jeder unseren Namen kennt. Dieser Track sprengt Gemäuer, zaubert Burner für Rapper. Rap ungeheuer, bringen Feuer in Dörfer und Käfer. Also hört denn ihr Kläffer, ich sitze wie gestörter vom Rechner. Wieso das denn? Ja, ich mixe Wörter und Scratch up. Der Körner-Snack-Fresser und Breitfeld der Olfner. Du hast jetzt ein Ohrwurm und deine Reime Verfolgungswahn. Wir haben das Volk gewarnt und Stimmung verbreitet. Haben so manchmal durch Infrastruktur geleitet. Nix united, ist doch alles zerstritten, nichts vereinigt. Ja, das Band ist zerrissen, kitzelt peinlich. Ich fang an ihre Alten zu dissen. Nix mit Einsicht, Schmocks mit zerkaltem Gewissen. Doch wir gestalten die Schriften, kein Vorstadtgeplänkel. Wenn wir dann Rohrspatzgesänge mit unserem Wortschatz verbrennen, dich mit Vorsatz verdrängen, wir auf dem Sportplatz umrempeln. Dein Style wie ein Ball mit dem Torwart versenken. Wir sind wie immer am Start, genau wie Olfner beim Karneval. Idioten treffen beim Rosenfest, die können uns nicht die Gage zahlen. Das ist kein Grasmann-Rennen, der Scheiß ist nicht lokal beschränkt. Wir wollen bloß eine Milliarde Fans, dass jeder unseren Namen kennt. Wir sind wie immer am Start, genau wie Olfner beim Karneval. Idioten treffen beim Rosenfest, die können uns nicht die Gage zahlen, das ist kein Grasmann-Rennen. Der Scheiß ist nicht lokal beschränkt. Wir wollen bloß eine Milliarde Fans, dass jeder unseren Namen kennt. Wir kennen die mächtigen drei, drehen so laut auf, bis das die Erde bebt, die Vorstadt-Vibrationsalarm liegt und bis das die Luft vergeht. Es wird schon spät, die Schatten ziehen über das Feld hinaus. Im Feind wird Angst und Bange, mehr Gerüchte als im Weißen Haus. Komm, nimm Reis aus, wir zünden lyrische Granaten. Wenn unsere Wortkraft detoniert, dann setzt die Meter tiefe Krater. Sitting the Starter in den Feuerstuhl der Zeichen setzen. Olfen wird dir angegriffen, pass auf, wenn er die Felgen wetzt. Hast dich verschätzt und guckst ne Blöde wie das BAK. Am Skatepark vor paar Jahren haben uns gejagt, obwohl wir Kinder waren. Doch junge Plankler wie wir vergessen nie wie ein Stier. Kollabo, Olfen, Lüdinghausen, Sitting, Breitfeld, Voltieren. Unsere Kunst, die Schmiede von uns, hat uns geformt. Die Unterkunft nur unter uns wird dichter Dunst. Aufgeklärt zu dichter Kunst. Die wird gebaut zu Bastelbums. Steht der Bund im Untergrund mit Kraft im Mund. Das Geplänkel der Zukunft. Wir sind wie immer am Start, genau wie Olfner beim Karneval. Idioten treffen beim Rosenfest, die können uns nicht die Gage zahlen. Das ist kein Grasmann-Rennen, der Scheiß ist nicht lokal beschränkt. Wir wollen bloß eine Milliarde Fans, dass jeder unseren Namen kennt. Wir sind wie immer am Start, genau wie Olfner beim Karneval. Idioten treffen beim Rosenfest, die können uns nicht die Gage zahlen. Das ist kein Grasmann-Rennen, der Scheiß ist nicht lokal beschränkt. Wir wollen bloß eine Milliarde Fans, dass jeder unseren Namen kennt. Weil unser Job ist nämlich, Illusionen zu verkaufen, die ihr dann gefälligst glauben sollt. Wie zum Beispiel, dass wir coole, gut aussehende, erfolgreiche junge Männer sind, die so ein geiles Leben haben, in dem man unbedingt teilhaben muss. Und deswegen müsst ihr euch unsere Platten kaufen, damit ihr wenigstens einen Bruchteil an unserem tollen Leben irgendwie Anteil haben könnt.